الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من بعث رحمة، وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كياتا جشفستا تكزنت الله صلى الله عليه وسلم زاقت فك العاني بفغايتن gefangenen. Dies ist authentisch überliefert worden. Geehrte Geschwister, die Gelehrten sagen, derjenige, der sich weder um die Angelegenheiten der Umma kümmert, noch ihr Leiden mitbekommt, ist wie jemand, der nicht ein Teil der Umma ist. Der vollkommene Mu'min ist derjenige, der sich um die Angelegenheit der Umma kümmert. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass die Gläubigen wie ein Körper sind. Wenn ein Teil des Körpers leidet, dann leidet der ganze Körper. Ich frage dich, o Bruder, o Schwester, leidest du auch, wenn die Umma leidet? Fühlst du den Schmerz, wenn die Umma schmerzt? Oder lebst du deinen Tag, als wäre nichts passiert? Gehst du essen und trinken und schlafen, als wäre alles so, oder würde es jedem gut gehen, oder hast du überhaupt gar keinen Gedanken an einem von unseren Geschwistern? Deswegen, wenn das der Fall ist, dann solltest du es ändern. Weißt du denn nicht, dass manche der Salaf gesagt haben, dass es ihnen lieber ist, sich um die Angelegenheiten ihrer Geschwister zu kümmern, als sich in die Moschee zurückzuziehen und dort I'tikaf zu machen und dort die ganze Zeit zu beten und zu fasten und Koran zu lesen? Weißt du denn nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum? Wenn ihr Allah hilft, dann hilft er euch und befestigt eure Füße. Braucht Allah unsere Hilfe? Allah braucht nicht unsere Hilfe. Aber Allah will uns belohnen. Aber wie belohnt uns Allah und hilft uns? Wer von uns braucht nicht die Hilfe Allahs? Wer von uns braucht nicht, dass Allah seine Füße befestigt auf der Religion und ihn als Muslim sterben lässt? Sogar der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, O Allah, du, der die Herzen wendet, befestige mein Herz auf deiner Religion. Möge Allah unser Herz auf die Religion befestigen, dass wir als Mu'minin leben und sterben und auferweckt werden. Die Gelehrten sagen, die Ayah bedeutet, wenn ihr Allah hilft, dann hilft er euch, wenn ihr Allahs Sache hilft, wenn ihr Allahs Religion unterstützt, den Gesandten und die Mu'minin, dann wird Allah euch helfen. Die Mufassirun, die Gelehrten des Tafsir, sagen, die Ayah bedeutet, wenn ihr Allah hilft in seiner Sache und seinen Gesandten und den Mu'minin, wird Allah subhanahu wa ta'ala euch helfen, auch wenn eure Feinde viel sind. Er wird eure Füße befestigen auf der Religion. Er wird euer Herz standhaft machen. Allahu Akbar, wer braucht das nicht? Und wenn ihr Allah hilft, hilft er euch. Allah ist der Allgewaltige und Stärkste und Mächtigste, subhanahu wa ta'ala. Keine Macht und Kraft außer durch Allah, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wir müssen erstmal fühlen, dass die Umma schmerzt. Und wenn die Umma schmerzt, dann müssen wir der Umma helfen, dass diese Schmerzen vergehen. Oder wenigstens, wenn wir gar keinen einzigen Schmerz von ihr nehmen können, dass wir wenigstens an der Seite der Umma stehen, subhanallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Fukul Ani, befreit den Gefangenen. Geschwister, wir müssen alles tun, um unsere Geschwistern zu helfen. Und das, was wir tun können, ist folgendes. Wir schreiben einen Brief. Der Bruder schreibt dem Bruder, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mein lieber Bruder, wie geht es dir? Ich habe an dich gedacht. Auch wenn du denkst, dass keiner an dich gedacht hat, ich habe an dich gedacht. Möge Allah dir Standhaftigkeit schenken. Denke nicht, dass wir dich vergessen haben. Wallahi, diejenigen, die im Gefängnis waren und in heftigen Zuständen, sie wissen, wie viel diese Worte wiegen, ist mehr als Gold. Wallahi, erfüllt etwas Freiheit und Glückseligkeit mit Allahs Erlaubnis. Wenn diese Worte ihn erreichen, jetzt stell dir mal vor, ihn erreichen gar keine Worte. Keiner besucht ihn, keiner denkt an ihn. Keiner gibt ihm etwas Essen bzw. Geld, damit er sich was kauft. Er weiß nicht, was mit ihm passieren wird. Wie wird er Sorgen und Trauer haben? Natürlich, der Muwahhid ist standhaft. Aber der Mensch wurde schwach erschaffen. Er wird schwach. Und die Stärke liegt nur, wenn wir zusammenhalten. Wir müssen endlich dieses Gefühl haben von, wir müssen das fühlen, was die Umma fühlt. Und wir müssen die Umma ihre Angelegenheiten in die Hand nehmen mit Allahs Erlaubnis und verbessern. Und wir müssen den Islam und die Sunna, den wahren Manhaj nach vorne verbreiten und die Falschheit ablehnen und sie ungültig machen. Geehrte Brüder und Schwestern, jetzt überlegt mal, wie viel sind wir hier in der Gruppe, in Telegram. Wenn jeder von uns 1 Euro spenden würde, und das wirklich der Geizigste, außer jemand hat wirklich gar nichts, aber in Deutschland, subhanallah, hat derjenige, der gar nicht arbeitet, hat genug, um zu spenden. Überlegt mal, ihr würdet 5 Euro oder 10 Euro monatlich spenden. Ihr würdet zum Beispiel sagen, wir geben dir, Bruder, 10 Euro, damit du den Geschwistern Briefe schreiben kannst und ihnen diese Post, wo man draufklebt, diese Briefmarken, diese Briefmarken kaufst und ihnen welche schickst oder ihnen Geld gibst. Subhanallah, wisst ihr, wie viel das ausmacht und wie viel wir uns um die gefangenen Geschwister kümmern könnten? Wir sollten endlich uns bewusst sein, dass wir eine Umma sind und uns gegenseitig brauchen nach Allah subhanahu wa ta'ala. Nach Allah subhanahu wa ta'ala's Hilfe. Denn Allah sagt, innama al-mu'minuna ikhwa. Wahrlich, nur die Gläubigen sind Geschwister. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim tut seinem Bruder kein Unrecht und er liefert ihn nicht aus und lässt ihn nicht im Stich. Subhanallah. Er liefert ihn nicht aus. Er lässt ihn nicht im Stich. Und er tut ihm kein Unrecht. Und ein Unrecht ist auch, wallahu a'lam, meiner Meinung nach, dass wir wissen, dass ein Muslim leidet und uns interessiert das nicht. Wisst ihr denn nicht, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn jemand einen Mu'min helfen kann und er tut es nicht, Allah wird ihn an einem Zeitpunkt, wo er Allahs Hilfe braucht, ihm nicht helfen. Und in einer Überlieferung am jüngsten Tag. Und Allah azza wa jal, damit ich uns jetzt auch aufmunter und nicht uns nur runter mache, sondern ich will euch dazu bewegen, dass wir auf jeden Fall uns ändern. Wisst ihr, dass wenn der Mu'min den anderen Mu'min hilft, für Allah, dass Allah ihm hilft? Und wisst ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Angelegenheiten erleichtert? In Dunya und Akhira, wenn du es mit der Absicht machst, wenn du deinem Bruder hilfst? Weißt du denn nicht, wenn du deinem Bruder eine Last abnimmst, dass Allah dir Lasten abnimmt? Mindestens eine Last nimmt dir Allah subhanahu wa ta'ala ab. Mindestens. Deswegen, Geschwister, ich möchte nicht, dass das, was ich jetzt sage, nur gehört wurde und sagt, subhanallah, er hat recht und man vergisst das. Nein, geehrte Geschwister, spendet, was ihr könnt und am besten, dass ihr spendet mit einem Dauervertrag. Dass das Geld für die Gefangenen genutzt wird, dass ihnen geholfen wird, ihnen Erleichterung gebracht wird, auf dass Allah euch hilft und euch erleichtert und eure Sünden vergibt und euch bewahrt. Geehrte Geschwister, das ist nicht nur für die Gefangenen, aber die Gefangenen sind an allererster Stelle. Barakallahu fikum. Meldet euch und unterstützt die Sache Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn du sagst, ich vertraue nicht, jemandem Geld zu schicken, dann schick du persönlich Geld. Und schreib du persönlich einen Brief. Und kauf du persönlich Briefmarken und schick sie diesem Bruder. Und zahl du persönlich in diesen Gefängnissen ein, in sein Konto, wo er Essen kaufen kann, wo er Erleichterung hat, wo er Shampoo kaufen kann. Ihr wisst, dass die meisten da drin nicht halal essen können, auch wenn das halal, wenn halal steht. Wir wissen, dass heutzutage nicht halal geschlachtet wird. Und halal ist nicht, wenn halal draufsteht, sondern halal ist, wenn es halal geschlachtet wurde. So wie Allah es befohlen hat. Deswegen, spendet für sie, kümmert euch um sie, die Brüder um die Brüder und die Schwestern um die Schwestern. Und wenn der Bruder, Alhamdulillah, oder die Schwester viel Geld hat, dann kann man auch die Geschwister Geld geben, der Familie oder also die Frau, die Frauen oder die Brüder, den Brüder, dass sie auch die Schwestern unterstützen. Aber gehör nicht zu denjenigen, die die Umma verlassen hat, auf das Allah dich nicht verlässt. Kümmer dich um die Sorgen der Umma, um den Dien, und Allah wird sich um die Sorgen von dir kümmern. Ich schließe ab. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Eine Sadaqa, eine freiwillige Spende, wird der Besitz nicht vermindert. Und das ist eine verpflichtende Spende, dass man die Gefangenen unterstützt, nicht einfach eine freiwillige Sache. Und alayhi salatu wassalam hat gesagt: Derjenige, der spendet um Allah subhanahu wa ta'alas Willen, vom rein Erworbten, sei es nur eine Dattel, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt sie in seine Hand und macht sie so groß wie ein Berg, wenn sie mit Ikhlas war. Er macht sie so groß wie ein Berg. La ilaha illallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.